Die Partei und Staatsdelegation der DVJK unter Leitung von Zhe Ronghae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK, die an den Trauerfeierlichkeiten zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution Fidel Castro Ruz teilgenommen hatte, startete am 4. Dezember mit einer Maschine von Havanna, Hauptstadt Kubas. Während des Aufenthaltes in Kuba besichtigte die Delegation das Revolutionsmuseum in Havanna.